Der Archivar von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 1: Amnesius, der Erbauer. Eine jener Erzählungen sprach von einem großen Herrscher, der ob seines brillanten Verstandes und diplomatischen Geschickes alsbald vermochte, dem Reich zu großem Wohlstand verhelfen. Diesen Wohlstand verstand der Herrscher, der wohlgemerkt ein Weiser war, zu teilen mit all seinen Bewohnern, so dass Hunger und alle Not ward besiegt in nur einem Jahrzehnt. Die Bewohner des Reichs verehrten ihren weisen Herrscher sehr, und seine Macht sich festigte zusehends. Niemand gedachte, gegen ihn aufzubegehren, noch in Frage zu stellen seine uneingeschränkte Autorität, dem wachsenden Einfluss dieser Lichtgestalt geschuldet, und zu seinem Ruhm allein das Reiche wuchs fast ohne Halt. Mehr noch täte gelten es, als unter der Sonne das Größte bald. Eine lange Zeit war beschieden den vereinten Landen des Reiches Wohlstand und Frieden. Doch die warmen Sommer vergingen, und wie der Lauf der Dinge es hatte vorgesehen, ein kalter Winter schließlich Einzug hielt in die Lande des Reichs. Wahrig, der Winter dauerte lang, des Herrschers Haar ergraute, und allmählich er begann gewahr zu werden, eine Veränderung, so schrecklich doch wahr. Entscheidungen, die einst er hatte getroffen in wenigen Stunden nur, nun im abverlangten, langen Tag, wenn nicht selten auch die halbe Nacht. Denn die Lösung schwierigen Problems, die in jungen Jahren strahlte so hell und klar, lag verborgen nun im Dunkel ihm. Dauerte die Suche mit jedem Monat, der verstrich, länger, als bald sie täte dauern an. Da ward auch schon gemunkelt von des Herrschers Leiden, das ließ erstarken die Feinde des Reichs. Gerüchte sich mehrten schnell, und als letztendlich sie auch dringen sollten an sein eigen Ohr, die Lösung fiel wie Schuppen von den müden Augen ihm, die geworden schon ganz milchig, trüb und hell. Im Zwielicht zu erkennen glaubte nun, er die Wahrheit klar zu sehen, so deutlich klar wie schon lange nicht zuvor. Die Wurzel seiner Schwäche hieß Vergessen, schrecklich kurz und klar. Mit dieser Erkenntnis den Untertanen ward beschieden, zusammenzutragen eine Sammlung Schriften, so umfangreich, so monumental, wie zuvor sie nirgends hat gegeben. Erbaut es ward, auf den Rücken der Bürger, des Ziegels gebrannter Lehm gestreckt mit Blut, und Blut und Knochen der Arbeiter auch den Mörtel stellten für das Monument. So das Archiv wuchs an mit Tag und Stunde, wurde größer und größer, machte alsbald die Kunde. Der Komplex einem Turme gleich, wachsend gar so schnell, gen Himmel sich streckte noch so hoch, zu lindern, es vermochte geistigen Verfall des Herrschers nicht. Der irrte mit wachsender innerer Zerrüttung wirr zwischen den Büchern des Archivs einher. Gesamt gesammeltes Wissen vermochte zu helfen ihm nicht, so dass in wenigen Monaten schon ward gefunden, weit abseits von Licht, des Herrschers Körper tot und begraben er lag, unter nördlichen Astrologen enzyklopädisch leer. Die Antwort auf vergessene Frage wohl erkannte nimmermehr. Ende des ersten Kapitels, gelesen von Manuel Schallkammer.